Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war heute schon wieder mega aktiv, muss ich sagen. Ich war schon im Gym heute Morgen, habe Beine trainiert. Ich war schon mit dem Hund wieder zweimal draußen. Also Kimba geht es auch besser. Ich habe jetzt so Schonfutter bekommen vom Tierarzt. Das ist jetzt erstmal so ein Trockenfutter, das so ein bisschen Schonkost ist, weil ich hatte gestern erzählt, dass er ein bisschen Durchfall hat. Und heute Morgen war das also schon viel besser. Er hat gestern nochmal zweimal dieses Schonfutter gegessen, hat heute nochmal dieses Schonfutter gegessen. Vielleicht beruhigt das die Magengegend, so wie die Tierärztin sagt, das wollen wir jetzt erstmal testen. Und dann habe ich noch so eine Paste gekriegt, damit die Darmbakterien quasi sich wieder entspannen können oder neu angereichert werden, probiotisch oder so, so ähnlich wie Joghurt. Die soll ich da beimischen. Und wie gesagt, das hat von gestern auf heute schon Wunder gewirkt. Also manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten. Aber ich werde das weiter beobachten. Ja, Männer, schön erstmal, dass ihr wieder da seid. Ich glaube, ich sagte das schon. Als Fortsetzung zum gestrigen Video, meine Meinung zu NoFap und NoPMO, möchte ich, das passt nämlich sehr gut, dieses Video machen. Und da ist das Thema ein Beispiel für einen Betaisierungsprozess. Und ich sagte ja gestern in dem Video, wie wichtig das ist, dass man mit, also meine Meinung einmal zu NoFap und NoPMO und wie man damit umgehen sollte und welche Konsequenzen das für das Belohnungssystem hat, also für den Serotonin-Dopamin-Haushalt. Das ist ja unser Belohnungssystem, das ist ja dieses System, was Menschen am Ende des Tages in eine Abhängigkeit führen kann oder dazu verleiten kann, Dinge zu tun, die am Ende im Long Run nicht gut für ihn sind, um dieses kurzfristige Feel-Good zu erreichen. Das ist halt dieses Belohnungssystem. Und das spielt auch bei dem Betaisierungsprozess des Mannes eine große Rolle. Und hier möchte ich als Beispiel mal die Anfangszeit einer Beziehung zwischen Mann und Frau mit, also das möchte ich hier mal ausführen und mal zugrunde legen. Und zwar ist es ja so, dass gerade wenn man sich jetzt als Paar neu kennenlernt, Mann und Frau, dann ist es ja so, dass es in der Anfangszeit eine Menge Vollkontakt gibt. Also die Frau, es ist an Qualität und Quantität quasi nicht mehr zu überbieten. Die Frau bietet maximale Performance immer. Dreimal am Abend und morgens nochmal und man wird bereits geweckt mit Vollkontakt quasi und ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ihr wisst, was ich meine. Jedwede Nuance dieser Performance wird geboten und das wird getan, damit der Mann, ich will nicht mal sagen, dass die Frau das bewusst macht. Ich würde sagen, sie macht es unbewusst, weil sie unbewusst weiß, dieser Mann hat sich noch nicht an die Frau gebunden. So, diese Verbindung ist noch nicht hergestellt, der Mann hat sich noch nicht emotional an sie gewöhnt und gebunden. Und deswegen muss sie so viel Vollkontakt in der Anfangszeit bieten, um sein Belohnungssystem zu triggern und auch seinen Widerstand gegen ihren Hokuspokus, sage ich einfach mal, zu senken. Und das schafft sie natürlich, indem sie einerseits sein Belohnungssystem triggert und auf der anderen Seite sein Testosteronlevel senkt. Weil nehmen wir jetzt mal den Fall, ein Mann würde jetzt so wie ich eine Frau kennenlernen. So. Und ich habe jetzt Kontrolle über mein Belohnungssystem. Wie gesagt, ich bin auch schon schwierige Wege gegangen. Ich habe beispielsweise lange geraucht, habe damit aufgehört, kenne mich also mit den Widrigkeiten dieses ganzen Dopamingeschichten und mit den Ecken und Kanten und den Hürden, die da entstehen, kenne ich mich sehr gut aus und mit der geistigen Stärke, die man dafür an den Tag legen muss, um einfach da rauszukommen aus diesem Hamsterrad des Belohnungssystems quasi, aus diesem Feel-Good-Kreislauf. Und weil das ja eine Form von Abhängigkeit, das ist eine Abhängigkeit, eine Abhängigkeitskrankheit, wenn man das sogar weiter präzisieren möchte. Deswegen wäre ich jetzt beispielsweise, ich bin jetzt also bei mir ist der Captain an Deck. So, Coach Magic ist an Deck und ich gebe den Ton vor. Ich gebe keinem kurzfristigen Genuss nach, beispielsweise. Das mache ich nicht mehr. Also aus dem Alter bin ich lange raus, dafür habe ich viel zu viel Kontrolle übernommen. Heißt auch für mich, wenn jetzt die Frau beispielsweise mir am Anfang nicht diesen Vollkontakt in dieser hohen Dosis verabreichen würde, dann würde ich da sitzen und sagen, okay, was ist eigentlich mein Benefit? Ihr kommt kein Feelgood auf. In dem Gespräch mit ihr kommt kein Feelgood auf. Du siehst nichts ein. Was ich dir sage, verstehst du sowieso nicht. Du kannst es nicht adaptieren. Und die Informationen, die ich dir gegeben habe, kannst du nicht, da kannst du nicht drauf aufbauen. Und ein anregendes Gespräch ist gar nicht möglich. So. Weil mir kommt es immer vor, als wenn wir hier Papa und Kind haben. Also immer, wenn ich mit einer Frau rede, muss ich der die Welt erklären, weil sie von der Welt eigentlich gar nichts weiß. Und so, dementsprechend kann ich mich an so ein Wesen auch nicht binden. Und jetzt wäre das, wenn ich jetzt noch in meiner Blue Pill Phase, weil jetzt bin ich Red Pill, das bedeutet, ich lasse mein Testosteronlevel selbst von der schönsten Frau nicht mehr senken. Ich kontrolliere das. Ich würde mit Absicht die Kontrolle übernehmen und würde sagen, nee, nee, nee, nicht schon wieder. Nee, nee, nee, nicht heute Abend. Fahr mal nach Hause. Einfach nur, weil ich weiß, was ich da jetzt tue, weil ich ein Bewusstsein dafür entwickelt habe. So, und worauf ich hinaus will, ist, in dem Moment kann sie mich auch nicht mehr betaisieren. Weil jetzt kommt ja, wenn sie mich, also wenn sie jetzt permanent mein Belohnungssystem wieder triggert, dann ist das wie mit der beispielsweise Nikotinabhängigkeit, in die man reingerät. Man raucht, steigert das, das Gehirn gewöhnt sich dran, man raucht mehr. Und genauso ist das auch in der Anfangszeit einer Beziehung, oh, man freut sich drauf, die Dopaminausschüttung findet statt, es gibt schon wieder Vollkontakt. Und irgendwann sagt man dann, okay, oder beziehungsweise das ist einem dann gar nicht bewusst als Bluepiller, weil dieses Feel-Good-System wird getriggert, das fühlt sich ja gut an. Brauche ich ja keinem Mann erklären, wenn man da eine hohe Qualität und Quantität von Vollkontakt bekommt, hat man dieses Feel Good, man freut sich schon wieder abends, man fühlt sich sehr männlich, dass man da schon wieder ran darf. Und gleichzeitig wird jetzt aber auch das Testosteron-Level gesenkt. Bedeutet, jetzt bin ich eher bereit, mit ihrem Hokuspokus umzugehen. Jetzt merke ich zwar, okay, was sie sagt, das hat nicht so richtig Hand und Fuß oder mehr Fuß als Hand und sie macht eigentlich mehr Probleme, als sie Nutzen hat und ja, irgendwie versteht sie auch gar nicht, was ich von ihr will und irgendwie ist es immer anstrengend, aber der Vollkontakt ist super. Und damit kompromittiert man quasi sein eigenes Alpha-Sein und seine Integrität, weil man jetzt abweicht, also man ist kompromittiert, weil man jetzt abweicht und sagt, okay, ich zugunsten dieses Feel Good gehe ich mit ihrem Hokuspokus um. Und das ist genau der Fehler. Aber dann hat natürlich das Belohnungssystem die Kontrolle übernommen, ähnlich wie bei einem Raucher, der sagt, eigentlich weiß ich, dass diese Zigarette nicht gut für mich ist, aber dennoch bin ich gewillt, die jetzt zu rauchen, weil das Belohnungssystem halt die Kontrolle, die stärkere Macht quasi ist und den eigenen Willen quasi überlagert oder den eigenen Willen dahingehend verändert, dass man sich so verhält, wie es für einen selber schädlich ist. So, und jetzt gewöhnt sich der Mann an dieses Feel Good, weil man ja so viel Vollkontakt zum Beispiel von ihr bekommt und sie das also wirklich oft und lange und sie gibt sich wirklich Mühe und es ist wirklich was Gutes. Jetzt ist es aber so, irgendwann das erste halbe Jahr, dann wird es auch schon, wenn das überhaupt mal ein halbes Jahr so lange so gut geht, dann wird das schon schnell ein bisschen weniger und weniger. Dann gibt es nicht mehr jeden Abend dreimal, dann gibt es nur noch jeden zweiten Tag. Und es wird langsam zurückgefahren. Der Mann ist aber irgendwie immer noch zufrieden, dass sein Belohnungssystem, er kommt immer noch irgendwie auf seine Kosten, das funktioniert schon noch alles. Sie merkt aber im gleichen Zuge, und das sind auch meine Erfahrungswerte, je mehr der Mann dann sich an sie gebunden hat, umso mehr nimmt sie das raus. Und das ist Manipulation. So, ich möchte den Frauen auch gar keine Schuld dafür geben. Also wirklich nicht. Ich möchte nicht, ich gehe inzwischen so weit, dass ich sage, das ist ihr auch nicht bewusst. Das ist den Frauen nicht bewusst, das findet unbewusst statt. So berechnend ist sie nur unbewusst. Das ist halt Female Nature. Sie ist keine ausgezeichnete Strategin, die jetzt nach einem ausgezeichneten Strategieplan vorgeht. Diese Strategie ist in ihr drin. Je mehr der Mann ihr zugeneigt ist, umso mehr nimmt sie raus. Je mehr der Mann sich verpflichtet hat, umso mehr nimmt sie raus. Und das ist dieser Betaisierungsprozess. Und jetzt hat der Mann sich an diese Frau gebunden und denkt, ja Mensch, jetzt nur noch einmal die Woche, jetzt nur noch einmal im Monat, wenn ich bettel. Und die Blue-Pill-Welt ist ja wirklich schrecklich. Also das Gift der blauen Pille ist ja wirklich schrecklich, weil die Frau dann auch anfängt, den Mann zu gamen und sagt, ja, erstmal musst du das und das machen. Und wenn du das und das noch nicht gemacht hast, dann so sowieso nicht. Und wenn du nicht so und so, dann sowieso nicht. Und dann ist man ganz schnell in einer ganz, ganz komischen Welt gefangen. Und das ist dieser Betaisierungsprozess. Am Anfang war er noch Alpha, auf einmal ist er ihr Beta. Und das ist eine Situation, in die kein Mann geraten will. So, und dann hat er statt eine hohe Qualität von Vollkontakt, eine hohe Qualität und Quantität, hat er stattdessen Stress. Sie wandelt das in Stress, also sie stresst ihn. Er kommt von der Arbeit, ist gestresst, der Chef war anstrengend, die Kollegen haben nicht mitgemacht, die Kunden haben nicht mitgemacht. Und jetzt geht es zu Hause weiter. Das Erste, was die Frau macht, sie wird ihn beschämen, warum er denn so faul ist und im Garten noch nicht das und das und sie würde es ihm ja jetzt schon seit 4 Tagen sagen und er hat es immer noch nicht gemacht, ohne Verständnis dafür aufzubringen, dass der Mann gerade 8-9 Stunden gearbeitet hat und kann möglicherweise gar nicht mehr, möchte einfach mal auch mal ein bisschen entspannen, was ihm mal gestanden werden sollte, wird sie sein Stresslevel erhöhen. Und wenn ein Mann viel Stress hat, bleibt sein Testosteronlevel auch niedrig. Weil in der Erholungszeit kann sich diese Biochemie des Körpers nur wieder normalisieren. Und deswegen sieht man ja auch so viele Familienväter beispielsweise im Alter von 45, nur mal als Beispiel, oder 40, die werden birnenförmig. So, ich bin V-förmig, die werden birnenförmig. Das ist ganz komisch, weil, oder es ist nicht komisch, es liegt halt daran, dass die einen geringen Testosteronwert haben, einfach im Blut. Und dann kriegen die Hüftgold über die Maßen hinaus, dann werden die Schultern schmaler, hier oben kriegen sie Brüste. Und das ist dem geschuldet, weil Testosteron sorgt ja beispielsweise auch für eine hohe Fettverstoffwechselung. Und wenn diese Männer so niedrige Testosteronwerte haben, und die werden im Alter ja auch nicht mehr, die kann man sich, die kann man unter Kontrolle halten durch Sport, durch Erholung und so weiter. Und natürlich auch mit NoFap und NoPMO. Und das wird diesen Männern, kommt denen gar nicht mehr zuteil. Die sind gestresst und jetzt wollen die auch noch ihre Kosten kommen und jetzt fappen die noch abends im Keller vom Handy oder vom Laptop. So, vor diesen Erwachsenenfilmchen mit Vollkontakt. Und dementsprechend ist deren Testosteronlevel immer unten. Und dann haben sie auch keine Widerstandsfähigkeit mehr, um die Frau mal zurechtzuweisen und zu sagen, so redest du nicht mit mir, so geht das nicht weiter. Einfach mal sich gegen die Frau zu behaupten und dann ist der Betaisierungsprozess abgeschlossen. So, dann sind die in etwas gefangen, wo man, also die sind nur noch ein Schatten von dem Mann, den die einst mal waren. Und das kann ich euch wirklich, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, ich kann es bezeugen, ich habe es mehrfach in meinem Bekannten- und Freundeskreis erlebt, wo ursprüngliche, wirkliche, echte Alpha-Männer, einfach nur, dass sie Blue-Pill-Alphas waren und die das Red-Pill-Bewusstsein nicht hatten und von der MGTOW-Philosophie noch nie was gehört haben. Und überhaupt, Red-Pill ist ja sowieso, dass man sich interessiert, dass man mal was ausprobiert, dass man mal den schwierigen Weg geht, dass man einfach mal an sich selber arbeitet, dass man die Realität so akzeptiert, wie sie vor mir liegt, auch wenn sie hässlich ist. Ich sage immer, Blue Pill ist quasi nur die erste Seite des Vertrages, da wo alles Angenehme draufsteht. Und die Red Pill ist, es gibt die zweite Seite dazu und da stehen die AGBs. So, wenn nicht das, dann das. Und wenn das, dann auch das und so weiter. Und das steht aber nur bei den AGBs. Und das will der Blue Pill ja gar nicht sehen. Er will einfach den Vertrag unterschreiben, soll sich gut anfühlen, er will die AGBs gar nicht lesen, weil das ist anstrengend. Weil wenn er 5 Seiten AGBs gelesen hat, würde er den Vertrag nicht mehr unterschreiben, dann würde ihm schwindelig werden. Was alles passieren kann, wenn er nur diesen Vertrag unterschreibt und wenn er sich nicht an jeder einzelnen Nuance, wenn er die nicht beachtet. Und deswegen ist das, bin ich auch der Meinung, sollte Red Pill wissen und MGTOW sollte an der Grundschule gelehrt werden, um junge Männer zu schützen. So, dass jeder Mann in der Lage ist, auf einer Grundlage von Wissen Entscheidungen zu treffen. Weil die blaue Pille ist wirklich gefährlich. Ich bin wirklich dankbar, dass ich ein Mensch bin, der dieses Wissen wirklich haben wollte. Ich habe es wirklich gesucht, weil ich brauchte Antworten. Ich brauchte Antworten auf diese ganzen für mich nicht vereinbaren, also ich konnte diese Zustände nicht vereinbaren mit dem, also die Realität konnte ich nicht vereinbaren, mit dem, was ich von klein auf an Wissen eingetrichtert bekommen habe. So, die Realität war komplett anders. Also ich hatte eine richtige, das passte einfach nicht zusammen. Da war eine riesige Diskrepanz. Und deswegen habe ich gesagt, das ist die Realität und das ist das, was ich weiß. Das, was ich weiß, passt aber nicht mit dem zusammen, was hier jeden Tag draußen passiert. Und dann habe ich natürlich dieses Wissen gesucht und dieses Wissen gefunden und das war die Erlösung. Wo ich jetzt sagen musste, super, super, ich bin frei. Ich kann klar denken, ich brauche mich nicht an irgendwas binden, das meiner Bindung nicht wert ist. Also das verstanden zu haben, ist einfach schon super, das ist lebensrettend. Und deswegen sollte in der ersten Klasse, das sollte schon losgehen, das sollte vielleicht schon im Kindergarten losgehen, dass man sein, also ich werde jetzt keine Kinder mehr haben, aller Wahrscheinlichkeit nach, allein dem geschuldet, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Aber wenn ich jetzt einen Sohn tatsächlich hätte, ich würde den von klein auf, würde ich dem meinen Wissen, und das wäre unbezahlbar, also der wäre wirklich gewappnet für die Welt, weil ich dem wirklich mein Wissen dann von klein auf, sobald der reden kann, würde der natürlich mit mir reden und das würde dazu führen, dass der dann Redpilled quasi zur Welt gekommen wäre. Gut, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich bin schon der Meinung, also dieses Gift der blauen Pille ist schrecklich. Es ist schrecklich, weil es ein schleichender Prozess ist, in den die Männer da reingeraten und auf einmal merken die gar nicht mehr, was da passiert ist, verstehen das sowieso nicht und dann ist es auch schon zu spät. Dann ist es auch wirklich schon zu spät für viele. Ich meine, gut, man kann, es ist so gesehen nie zu spät, man kann immer noch die rote Pille nehmen, man kann immer noch da rausgehen, aber diesen Männern fehlt dann oft 20, 30, 40 Jahre ihres Lebens, die man sinnlos in der Blue-Pill-Welt verbracht hat. Und so geht es mir auch. Also wenn ich überlege, wie viel Zeit ich mit Frauen verbracht habe, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und deswegen wäre das so interessant gewesen, dass ich beispielsweise in der Grundschule schon diese Inhalte gewusst hätte. Weil dann hätte ich mich in dieser Zeit fokussieren können auf die Dinge, die mir wirklich im Leben was bringen. Weil das nächste ist ja, all diese Frauen, wir Männer und Frauen altern ja unterschiedlich. All diese Frauen, die ich in meiner Jugendzeit hatte, mit 18, mit 17, mit 25, wenn ich die heute sehe, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Also das ist wirklich erschreckend, weil die sind durch die Wall gegangen, die haben an Gewicht zugelegt, die haben inzwischen 2 oder 3 Kinder von 2 verschiedenen Männern. Und ich bin froh, dass ich so durchgekommen bin. Und ich muss sagen, es ist an dieser Stelle Glück gewesen, ist nicht mein Verdienst. Ich kann das nicht auf Wissen schieben, dass ich da so durchgekommen bin. Jedenfalls, wenn man die Frauen heute sieht, also ich würde mich schämen, die zu zeigen. So, ich wusste es nicht besser, aber die sind schrecklich. Die sehen schrecklich aus. Wenn ich mal heute bei Social Media mal diese Namen eingibt, manche findet man ja gar nicht mehr wieder, weil die ja geheiratet haben, aber manche findet man dann schon wieder. Und wenn man die dann sieht, denkt man, zum Glück konnte ich wie Neo in der Matrix dieser Kugel so entgehen, dass sie mich nicht erwischt hat. Und deswegen ist dieses Wissen, was wir hier in der Manosphere an die Männer geben, es ist unbezahlbar. Es ist wirklich unbezahlbar. Und der eine von euch hat auch geschrieben, natürlich teilt man auch den Kanal beispielsweise von anderen Content-Producern. Es geht hier nicht um Fame, es geht um eine Message. Und natürlich freut man sich, wenn der Kanal wächst und wenn man mehr Abonnenten hat und mehr Zuschauer hat. Das ist eine schöne Sache. Und das ist ja auch toll, ist ja auch spannend zu sehen, wo sowas alles hinführen kann. Aber im Wesentlichen geht es um die Message. Und deswegen empfehle ich auch, guckt auch alle anderen Content-Producer, natürlich. Und überall ist dann eine Information drin, die man für sich selber nimmt. Man kann nicht alles gebrauchen. Nicht mit allem ist man einverstanden. Das spielt auch gar keine Rolle. Jeder Mensch muss für sich selbst die Information nehmen, die er wechseln und verwerten kann. Gefiltert. Ist doch völlig logisch, so mache ich das ja auch. Ich bin ja auch nicht mit allem, was ich konsumiere, einverstanden. Ich sage, okay, das ist jetzt nicht ganz meins, aber das, was er da gesagt hat, das kann ich anwenden, das kann ich in mein Leben implementieren, damit kann ich arbeiten, das bringt mich weiter. Dieses Puzzleteil hat mir noch gefehlt und deswegen, guckt alles, was euch gefällt. Ich bin da, also wirklich, ich supporte da auch gerne einen anderen Kanal, wie von Klaus Thiele jetzt beispielsweise, der eine ja geschrieben, finde ich super. Also muss ich wirklich sagen, und jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder Content-Producer in der Manosphere hat seine Sichtweise der Dinge und seinen Aspekt und geht seinen eigenen Weg auf seine eigene Art und Weise. Und das macht es ja auch so interessant, diese Vielfalt. Und da kann man sich überall dann das rauspicken, was einem weiterbringt. Und da dann quasi seine Wissenslücken füllen mit den Aspekten, wo man meint, noch Lücken zu haben und von den einzelnen Dingen dann zu lernen. Und das macht es ja auch so interessant und so spannend. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Abos natürlich. Und wir sehen und hören uns morgen. Tschüss!